Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. So, einen schönen guten Tag. Ich hoffe, dass mit dem Ventilator im Hintergrund geht so. Ja, es ist scheiße heiß. Hallo. Ich hoffe, mit den Orsons bei mir im Hintergrund geht es auch. Du hast die Orsons im Hintergrund. Ja, wenn du den Ventilator hast, habe ich die Orsons im Hintergrund. Ah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Labazin mit dem hitzegeschmolzenen Aushilfsjedi und dem hitzeblöden Zeilenende. Ja, wir bringen wieder Schwung in die Kiste. So, ja, Freunde der Sonne, was wollten wir eigentlich hier machen in dieser 365. Folge? Ich glaube, es gibt keine Freunde der Sonne mehr aktuell. Die sind ausgestorben. Ach so. Ja, aber 365 Tage hat das Jahr, 365 Folgen hat die Elite. Mein Jahr hat 366 Tage. Ja, dafür gibt's die Nullnummer als Bonus. Okay, ist in Ordnung. Das heißt, und wir haben jetzt für jeden wir haben Tag so des viel, Jahres... So, wir haben so viel Zeugs im Giftschrank. Darüber wollen wir doch nicht reden. Das reicht sogar für einen gregorianischen Kalender. Träumchen. ja, also wir haben für jeden Tag der Elite eine Folge. Genau. Wir haben von jedem Tag der Elite eine Folge. Ja, genau. Es ist warm. Denkt da mal drüber nach, Freunde der Sonne. Es ist warm. Ich bin nicht Richard David Precht. Ja, also es gibt für jeden Tag im Jahr jetzt eine einzelne Folge, die ihr euch gnadenlos reinziehen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann könnt ihr morgen einfach eine andere Folge hören. Zum Beispiel, keine Ahnung, Folge 199, da hatten wir Gäste. Ja, Gästin. Nee, 199 hatten wir Gäste, und zwar zwei. Ah, war das 200 und 201 die Doppelfolge? Nein, die Doppelfolge, die du meinst, ist die 250 und die 251, die wie Sonja. Okay. Ah, okay. Ansonsten hatten wir Gäste-Doppelfolgen eigentlich nicht. Das stimmt. Ja, also dementsprechend. Nein, das, was du meinst, ist Sonja, 250 und 251. Mhm. Kann man auch hören, ist vor allem jetzt gut, wenn man gerade so rausschaut, Klimawandel, live in Action, dann könnte man über Nachhaltigkeit nachdenken. Das stimmt. Da ist Sonja, glaube ich, ein ganz guter Helfer. Ja, gut. Also es ist jetzt eigentlich zu spät, oder aber ihr könnt euch dann anhören, was wir früher hätte machen sollen, um die Katastrophe jetzt zu verhindern. Ja, jetzt ist ja noch Katastrophe light. Wart mal ab, es wird noch schlimmer. Mhm. Wir werden ja auch noch mehr Folgen aufnehmen. Wir könnten noch eine Folge zu mit irgendeinem Extremismus-Experten oder einer Extremismus-Expertin machen, um dann irgendwann auch sagen, wir haben es euch früh genug gesagt. Genau. Ja, lass doch da ruhig mal recherchieren, wen wir da anschreiben können und fragen. Wenn ihr Extremismus-Expertin oder Extremismus-Experte seid, schreibt uns. Genau, oder wenn ihr einen Extremismus-Experten oder eine Extremismus-Expertin kennt, schreibt uns und wir schreiben diese Person dann an. Richtig. Oder schreibt den Extremismus-Experten oder die Extremismus-Expertin an, auf dass sie extrem freundlich uns schreibt und sagt, hey, hier, ich bin Extremismus-Expertin oder ich bin Extremismus-Experte und ich würde extrem gern bei euch über Extremismus reden. Ja, wir können auch gerne über mich als Fallbeispiel reden, wie ich mich eigentlich radikalisiert habe. Perfekt. Ja, 365 Tage im Jahr, welcher davon ist dein Liebster? Samstag. Welcher von den 52,5? Jeder Samstag ist mir der Liebste. Jeder Samstag ist dir der Liebste? Ja. Samstage sind perfekt. Du musst als normal in Anführungszeichen arbeitender Bürolohnsklave nicht ins Geschäft. Mit ein bisschen Glück wachst du morgens nicht so ganz nüchtern aus, kannst den ganzen Tag ausnüchtern, auf dein Leben klarkommen. Du kannst in den Supermarkt gehen und einkaufen und dich emotional darauf vorbereiten, dass du am Montag wieder antreten musst. Wenn du auswachst, musst du denn nicht aufnüchtern? Nein. Okay, gut. Und welcher der Samstage im Jahr ist so der allerliebste Samstag? Früher hätte ich gesagt, der letzte Samstag im Juli. Aber weil da CSD in Stuttgart ist. Am letzten Samstag im Juli ist CSD in Stuttgart. Ja. Ich komme erst 2 Wochen später in die Stadt. Das tut mir leid für dich. Merkst du. Aber ja, es gibt stabilere CSDs, also von daher hat das bröckelt das ein bisschen. Was ist denn die Qualitätsstabilität eines CSDs? Schau dir das Motto vom CSD Freiburg in diesem Jahr an. Das da lautet? Es ist 100 Jahre CSD. Es ist ein Schwarzwaldmädel mit Beulenhut und Maske. Also Sturmhaube. Also quasi Corona-radikal. Nein, es ist ein queeres Antifa-Schwarzwaldmädel. Ach, man spricht das queer? Queer, wie denn sonst? Ach so, und ich dachte, die Leute hier sind alle irgendwie seltsam drauf. Nein. In Leipzig. Nein. Weil überall auf den Plakaten steht hier drauf, Liebe ist quer. Und ich dachte so, gut, bisher war sie geradeaus, mal war sie waagrecht. Liebe war vor allem ganz, ganz häufig waagrecht in meinem Leben. Und jetzt ist sie dann quer. Ich dachte, für, keine Ahnung, diagonal links, diagonal rechts, was weiß ich, man weiß es ja nicht. Aber Liebe ist quer, stand da auf den Plakaten. Ja, das ist sie tatsächlich auch. Das muss man vor allen Dingen im Unterschied zur heterosexuellen Liebe sehen. Die ist straight, also die ist gerade heraus und deshalb auch meistens langweilig. Kannst du Motorradfahrer zufragen, so nur gerade Straßen macht keinen Spaß. Also wenn du mal so manche Hetero-Beziehungen siehst, das ist, keine Ahnung, also bei so mancher Hetero-Beziehung sehe ich durchaus Alpenpässe. Da geht's auf und ab und links und rechts und also, und ich wage jetzt mal zu behaupten, der Begriff toxische Beziehung ist nicht von den Homos erfunden worden. Das würde ich bestreiten. Ich würde behaupten, gib dir mal einfach 5 Stunden Gay-Twitter. Ich würde behaupten, toxische Beziehungen gibt es in beiden Richtungen. Also in beiden Welten. Sowohl in der heteronormativen als auch in der nicht-heteronormativen. Wie ist es eigentlich mit Welten? Gibt's da irgendwie, sind Welten binär mit an und aus? Also hetero und nicht-hetero? Gibt es Liquid-Hetero? Liquid-Hetero klingt wie Liquid-Ecstasy. Also nichts, was ich freiwillig anpacken würde. Gut. Wir wollen aber über was anderes sprechen. Und zwar, wenn es für jeden Tag im Jahr jetzt eine Folge gibt. Ja. Wollten wir mal sagen, heute ist natürlich der schönste Tag für dich im jetzigen Augenblick, weil heute ist die 365. Folge. Aber wir wollen über den schönsten Tag im Leben reden. Juhu. Und cool. Wir hatten ja im Vorfeld ja darüber geredet, dass wir da mal so ein bisschen rumfragen, auch was die Leute. Aber so haben wir jetzt quasi 2 schönste Tage. Aber wir wollten ja so ein bisschen eine Feldstudie machen und mal rumfragen, was so die Leute erzählen, was der schönste Tag im Leben war. Und also ich kann so 2 Tendenzen aus meiner Umfrage herauslesen. Ja. Wie schaut's bei dir aus? Ich habe keinen Zettel zu dem Thema geschrieben. Weißt du, was das Schöne ist? Erzähl. Über diese Folge haben wir, ich glaube, vor 20 Folgen gesprochen. Du hattest jetzt also ungefähr 20 Wochen Zeit. Du hattest 20 Wochen Zeit, mich daran zu erinnern, dass ich einen Zettel schreiben muss. Was erwartest du eigentlich von mir? Das ist so herrlich. Vor allem, wir hatten es zu dem Zeitpunkt, habe ich angefangen, den Redaktionsplan zu schreiben, wieder, um das Thema wirklich vorzubereiten. Also, der schönste Tag im Leben. Ja. Man muss kurz an dieser Stelle festhalten, dass in, das ist 20 Wochen, das ist, da heißt, das ist locker mal 20 Wochen her. Ja. 20 Wochen sind wie viele Monate? Fünf? Ungefähr fünf. Ja. Viereinhalb. Ja, können wir bitte kurz reflektieren, dass was in der Zeit sind Dinge passiert, die nicht zu den schönsten Tagen meines Lebens gehören und Dinge, die zu den schönsten Tagen meines Lebens gehören. Okay, dann erzähl doch mal, was ist der schönste Tag deines Lebens bisher gewesen? Also der allerschönste, der schönste, schönste, schönste, schönste, schönste. Boah, also ganz allgemein kann ich das tatsächlich gar nicht qualifizieren. Da es gibt so viele schöne Tage. Wie gesagt, jeder Samstag ist schön. Das Witzige ist, Samstag ist ja eigentlich meistens gar nicht existent. Warum nicht? Na, hast du dich schon mal gefragt, wo du in der Nacht warst, von Freitag auf Montag? Ja, häufiger. Merkst du? Und schon ist der Samstag nicht existent. Moment, wo, nicht wann? Naja, in der Nacht von Freitag auf Montag, wenn das nur eine Nacht ist, dann ist der Samstag nur ein Teil eben jener Nacht. Ein Teil von jener Kraft. Nein, nur weil es nicht hell wird, heißt das ja noch lange nicht, dass es den Tag nicht gibt. Naja, aber der Samstag ist ein Teil jener Nacht, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Ja, eben, also existiert er. der schönste Tag meines Lebens. Einer der schöneren Tage meines Lebens war, als ich meine Examensprüfungen bestanden habe. War das wirklich so markant? Examensprüfung im Sinne von, du bist da an ein schwarzes Brett gegangen und hast da deine Note gesehen und wusstest, Strike, ich hab's geschafft. Es war meine letzte mündliche Prüfung. Und damit waren deine Noten klar und du bist rausgegangen und sagst, so, Freunde der Sonne, ich bin jetzt Diplom-Ethiker. Ja. Ich kann jetzt ethiken. Okay. Ja, tatsächlich, weil ich habe ja ein Staatsexamen gemacht, also ein Lehramtsstudium, und da lief das tatsächlich so, dass du erst schriftliche Prüfungen, dass du eine Hausarbeit abgibst, dann deine Klausuren schreibst und dann noch zwei mündliche Prüfungen ablegst, und nach der letzten mündlichen Prüfung wusstest, nun ist geschafft, nun sind 8 Jahre Plackerei endgültig vorbei. Okay. Freaky. Ja. Ich weiß auch noch, dass ich mit meiner damaligen besten Freundin in Studienzeiten, wir haben dann vor der Philfak gesessen, also dem Gebäude der Philosophischen Fakultät, und haben Sekt getrunken und uns versprochen, dass wir uns wiedersehen werden, und wir haben uns nie wieder gesehen. Perfekt. Ich frage mich gerade, hat in Marburg ein Phil studiert? Ein Philipp? Mehrere. War einer davon schwul? Das weiß ich nicht. Aber wenn Hattest du mit einem von diesen Philips was? Weil die Philfuck. Nein. Nein, aber möchtest du wirklich eine witzige Geschichte hören? Ja, klar. Die Universität Marburg wurde von Landgraf Philipp dem Großmütigen gegründet. Es war der Landgraf von Hessen und einer der Vorreiter der Reformation, unter anderem deshalb, weil er mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet sein wollte. Und das hat Luther gesagt, dass bei uns geht das. Mhm. Deshalb haben wir eine Philfak, weil Philipp viel fickt. Ich frage mich gerade, wenn die Reformation ist ja auch kein Reitturnier, wie kann es da einen Vorreiter geben? Ja doch, offenbar schon, weil auf mehreren Pferden sogar. Ach ja. So. Na ja, gut, er musste ja auf Pferden. Hess liegt nicht am Meer. Das stimmt. Aber am Edersee. Auf alten Schiffen. Ne? Ja. So. Gut. Da kann ich jetzt gar nicht dagegen kontern, weil mein Studienabschluss war so das unspektakulärste, was es gab. Also es gibt ja so zwei Tage, die so den ganzen Spaß ausmachen. Also meine schriftlichen Prüfungen habe ich bestanden, meine mündlichen Prüfungen habe ich bestanden, und dann ging es ja noch an eine Magisterarbeit. Und diese Magisterarbeit habe ich in 6 Monaten runtergearbeitet. Mhm. Ich durfte keine Verlängerung machen, weil der Dozent gesagt hat, er ist nur 6 Monate da und dann ist er wieder fahnenflüchtig. Dementsprechend Verlängerung war nicht. Mhm. Also habe ich in 6 Monaten meine Magisterarbeit runtergerockt. Und dann bin ich eines Tages, ich glaube, es war sogar der 1. April, bin ich in die Uni gefahren, habe meine Magisterarbeit am Tag davor in der Druckerei abgegeben, habe sie drucken lassen, habe dann die drei Exemplare, die ich abzuliefern habe, abgegeben. Mhm. Bin also quasi so die Treppen hochgegangen, den Gang lang, direkt in die rechte erste Türe hinein, sagte guten Morgen, legte meine drei Exemplare meiner Magisterarbeit hin. Die Dame guckte kurz hoch, griff nach rechts, holte einen Stempel, nahm diesen Stempel, klappte die erste Magisterarbeit auf und machte einen Stempel rein, klappte die zweite Magisterarbeit auf, machte einen Stempel rein, machte die dritte auf, machte einen Stempel rein, guckte kurz auf das Abgabedatum, sagte, Sie haben ihn doch noch 6 Tage. Ja. Sind Sie sicher, dass Sie die wirklich schon abgeben? Und sage ich, ja klar. Sagt sie, na gut, dann einen schönen Tag. Und damit war es durch. Damit war es das. Das ist so, es war ein reiner Stempelverwaltungsakt. Du hast deine Magisterarbeit abgegeben. So, schön, danke, tschüss. Klar, man hätte jetzt erwarten können, dass wenn du rausläufst, keine Ahnung, kommt der Bundespräsident und sagt, hier, Arbeiterkind, Sie sind das beste Beispiel dafür, dass sozialliberale Politik, sozialliberale Bildungspolitik der 70er, 80er Jahre verfangen hat. Sie sind als erster Ihrer Familie mit einem Studienabschluss gesegnet. Sie sind als Arbeiterkind, dessen Eltern beide kein Abitur in der Tasche hatten, trotz allem durch die gesamte Bildungsnummer gerockt und haben ein Abitur geholt und einen Bildungsabschluss an einer Hochschule absolviert, der nicht nur ein kleiner Bachelor ist und auch nicht an einer Fachhochschule, sondern an einer richtigen Universität, einer richtigen Bildungseinrichtung mit universitärem Anspruch. Genau. Und dann auch noch ein richtiger Bildungsabschluss, nicht so ein universitärer Handwerkerabschluss wie Juristerei oder Medizin. Genau. Also, sowas Geisteswissenschaftliches, Sozialwissenschaftliches, beides. Also ich habe ja beides im Petto. Ich kann sowohl Sozial als auch Geister. Und dann gibt es den zweiten Moment. Und der zweite Moment ist sogar noch unspektakulärer. Der kam wahrscheinlich per Post, da war die Note drin. Genau. Der zweite Moment war ein Briefumschlag, in dem einfach nur ein Brief drinsteckt oder ein Papier drinsteckt, das sagt, hallo, grüß Gott, schönen Tag. Wir wollen jetzt gar nicht lang Umschweife machen, bestanden. Hier sind die Noten, gut ist. Falls Sie das Zeugnis direkt haben wollen, schicken wir ihn zu. Falls Sie dieses Papierchen erst dann haben wollen, wenn Sie da irgendwie zu einer komischen Übergabe gehen wollen, kriegen Sie auch erst dann gerne. So. Die Übergabe war dann auch, ich glaube, ein halbes bis ein Dreivierteljahr später. Da wurde halt einfach gesammelt übers Jahr, wer jetzt bestanden hat, und dann durftest du dir da quasi ein Papier abholen. Ich habe daraus auch ein schönes Foto gemacht. Da stand ich mit meiner Mappe in der einen Hand und einer Rose in der anderen Hand und habe dann nur geschrieben, Abschluss als Rosenverkäufer oder sowas. Weil, ja, die Abschlussrede wurde dann auch von einem unserer Bachelor-Studenten schon gehalten. Das war dann auch schon, was du denkst, ja, gut. Man hätte einen Magister fragen können, aber dann hat man halt einen Bachelor gefragt, der die beste Note hatte, aber okay, ja. So ist das. Ja, du wirst da also von einem Jungspund verabschiedet. Ja, deswegen, also das als schönsten Moment. Ich glaube, witzigerweise, mein Studienanfang war einer der schönsten Tage. Boah, an den kann ich mich gar nicht mehr groß erinnern, was unter Umständen am Alkohol lag. Ich bin durchs Nachzüglerverfahren erst in mein Soziologie- und Politikwissenschaftsstudium reingerutscht. Und da kamen an einem Samstag 2 Umschläge. Und das Semester lief, glaube ich, schon 2 Wochen. Und ich bekam diese Umschläge und in diesen beiden Umschlägen drin waren die, hallo, Sie sind zugelassen für Politikwissenschaft. Hallo, Sie sind zugelassen für Soziologie. Okay, cool. Das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich dachte, ach, wie geil. Das war das Wochenende um den 1. November rum. Und da war montags, glaube ich, sogar genau der 1. November. Das heißt auf Deutsch, ich hatte meinen ersten Studientag, 1. November quasi, sogar nach Feiertag. Das heißt, ich konnte erst am 2. hin, um ernsthaft zu studieren. Mhm. Politikwissenschaft, Soziologie. Ja, was sehr witzig war, ich kam dann an der Uni an und habe dann so meine Vorlesungen so langsam zusammengesammelt und habe gemerkt, das ist ganz anders als das Studium davor, wo du einfach quasi so einen plumpen Stundenplan hattest und einfach nur abrocken musstest, weil BWL war ja wirklich, eigentlich machst du das im ersten Semester, das im zweiten, das im dritten und das im vierten Semester. Mhm. Sonst gab's die Planung gar nicht her. Und in Soziologie und Politikwissenschaft war es auf einmal so dieses, du hast da verschiedene Seminare, die du, wo du dich entscheiden kannst, welches du haben möchtest. Mhm. Die ist thematisch die Bundesrepublik dann doch näher als Europa. Ja, schön, cool. AVPS kannst du halt in verschiedene Richtungen studieren. IB kannst du in verschiedene Richtungen gehen. Ach, cool. Das Witzige war, ich kam dann 2 Wochen später erst in die Uni. Dann sagte einer der Dozenten tatsächlich so, ja, aber wenn sie sich eingeschrieben haben und nicht zugelassen worden sind, dann hätten sie ja einfach die letzten 2 Wochen schon kommen können. Also wenn man so an einem Studium interessiert ist, dann geht man halt einfach hin. Wo ich mir dachte, Digi, arbeiten? Nicht zugelassen heißt nicht zugelassen. Du kannst ja nicht einfach nur an die Uni gehen und sagen, so, ich bin zwar nicht angenommen worden, aber hey, schau mal vorbei, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht zum Ende des Semesters sagen sie, ach, jetzt wo sie schon das ganze Semester da waren, bleiben sie mal da. Ich glaube, die Studien- und Prüfungsordnungen geben das nicht her, dass du den Schein nicht machen kannst, wenn du an der Universität grundsätzlich eingeschrieben bist. Aber dann müssten sich Verwaltungsjuristen rumärgern. Ja, also das war tatsächlich einer der schöneren Tage. Mhm. Also Das war so dieses, okay, cool, jetzt ändert sich doch noch einiges im Leben, weil dann Politikwissenschaft, Soziologie, das war so, geil. Ja, genau. Und ich glaube, aber das sind ja, glaube ich, die Dinge, die sich für schönste Tage qualifizieren eigentlich, ne? Entweder die Startpunkte oder die Endpunkte. Genau. Und vielleicht noch die Höhepunkte. Genau, so Dinge, die aus der dunklen, aus einer dunklen Phase rausführen und einfach Licht bedeuten. Mhm. Und ich habe, witzig aber war, ich habe genau danach mal so rumgefragt, so was waren denn so die schönsten Tage, und das eigentlich Interessante war, dass es so verschiedene Faktoren, die wirklich auch genau mit Anfang und Ende zusammengingen. Mhm. Für viele, die ich gefragt hatte, war es teilweise so ein Wiedergeburtsmoment, so von wegen, ja, lange Krankheit und dann war alles wieder gut. Mhm. So, Der Tag, an dem der Arzt gesagt hat, nee, Krebs ist weg. Mhm. So, schön, cool. Das Leben geht weiter und ich muss jetzt nicht mehr darben und vor mich hin sterben. Tut man übrigens trotzdem. Ja, gut, das ergibt sich automatisch. Ja. Um den großen Axel Kurz zu zitieren, jeder muss einmal sterben. Mhm. Also zumindest können wir davon ausgehen, weil die empirische Datenlage da erdrückend ist. Ja. Wobei die rein empirische Lage ist eher unterirdisch. Da bist du jetzt sehr von deinem Kulturkreis geprägt. Es gibt Kulturen, wo man Tote auf Türme legt. Mhm. Das ist weniger unterirdisch. Du weißt, was Türme machen? Gehen Himmel streben. Einstürzen irgendwann und dann werden sie begraben und dementsprechend. Na, das wäre noch zu beweisen. Okay, nehmen wir den 11. September 2001. 2 Türme. Nehmen wir Tonsteine, Scherben. Der Turm stürzt ein, der Turm stürzt ein. Ja, aber einstürzen heißt schon, ja nicht schon begraben. Schon drei. Dann gab es in den 80ern Leute, die haben neue Häuser gebaut, die sind auch eingestürzt. Daraus hat man dann die einstürzenden Neubauten gemacht. Also die Lage ist erdrückend empirisch. Ja, aber die werden nicht verbuddelt, die Türme. Ground Zero ist abgetragen worden und da ist was Neues draufgebaut worden. Ja, und das, was ist mit den Türmen, mit den Turmtrümmern passiert worden? Wurden die für Tiefgaragen benutzt? Hast du dafür Beweise? Ich meine, du musst ja jetzt erstmal klären, wie ist das jetzt eigentlich, kann dieses Material, das da gesprengt und verbrannt ist und gleichzeitig noch mit einem Flugzeug und noch von den wer war es jetzt noch genau? George Bush persönlich hat es doch gesprengt, oder? Ach so, und mit George Bush in Verbindung gebracht wird. Was willst du mit sowas machen? Das musst du quasi wie ein Sarkophag über Tschernobyl irgendwo verschwinden lassen. Also, Entschuldigung, das ist auf jeden Fall untergetaucht, dieses Zeugs. Naja, also Tschernobyl ist jetzt streng genommen ja nicht unterirdisch. Das ist ja nur überdeckelt worden. Ja, ja, aber überdeckelt heißt ja auch unter irgendwas drunter und ja. Ja gut, also alles, was unter meiner Bettdecke passiert, ist unterirdisch. Auch eine Form. Wegen mir? Also kannst du gern so sehen. Ich frag ja nur. Vor allem, du weißt, das Zeug ist einfach nur in unterirdische Bunker angebracht worden, also dementsprechend. Ich dachte, in den unterirdischen... Vor allem, du darfst nicht vergessen, es muss ja irgendwo rein, es war ja ein Inside-Job. Ja, aber ich dachte, in den unterirdischen Bunkern wird nur Adenochrom aus Kindern gewonnen. Nein. Okay. In unterirdischen Bunkern wird ganz viel mehr gemacht. Also. Magisch. Frag mal in Stuttgart nach, was da unterirdisch gemacht wird. Das will ich, glaube ich, nicht. Drill, baby, drill. Naja, oh Gott. Auf alle Fälle. Oder willst du jetzt sagen, dass Stuttgart 21 eigentlich ein ganz großes Adrenochrom-Projekt ist? Also Stuttgart 21 ist auf jeden Fall auch ein Inside-Job. So viel müssen wir hier an dieser Stelle zugeben. Ja. Also, das ist, wenn das fertig ist, wird Dr. Knoppers da untergebracht. Ach ja, das ist. Ich frage mich, ob das über unseren Dunstkreis hinaus schon irgendwer sagt, Dr. Knoppers. Ich weiß es nicht. Ich werde bei Gelegenheit nachfragen. Mhm. Ja. Dr. Knoppers. Gut. Schön. Ja, schönster Tag. Also tatsächlich. Oh Gott, ja, es sind ja Wendepunkte im Leben, ne? Eigentlich, weil ein Ende ist ja auch immer ein Anfang. Das hat schon dieser Heinrich Hesse gesagt oder so. Jedem Ende wohnt ein Anfang inne oder so. Mhm. Ja, das heißt, aus Michael Ende wurde Michael Anfang. Ja, mindestens. Na, wenn der, die unendliche Geschichte beginnt ja auch immer wieder von vorne. Also ob man den jetzt Michael Ende oder Michael Anfang nennt, ist ja auch ein und dasselbe. Die unendliche Geschichte beginnt immer wieder von vorne. Ja. Wenn sie unendlich ist, ja, ist sie das ja eigentlich in beide Richtungen. Ja. Weil sie ist ja unendlich. Ja. Wie kann sie dann überhaupt einen Anfang und ein Ende haben, wenn sie doch unendlich ist? Naja, indem sie kreisförmig ist. Okay. Und auf einem Kreis kannst du ja einen Anfangs-Endpunkt definieren. Sobald du eine Zeitmaschine hast, fährst du bitte mit dieser Zeitmaschine ins alte Griechenland und erklärst dem Erfinder des Kreises, dass da ein Anfang und ein Ende ist. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber die Griechen waren sehr davon angetan, dass es sowas wie eine kreisförmige Geschichte gibt, die immer wieder Anfangs- und Endpunkte hat. Also für die ist das Konzept gar nicht so fremd. Wo genau ist der Anfang? Also bei der Uhr ist es oben die 12 oder... Ich bin nicht um 12 geboren, also ich, für mich ist nicht um 12 der Anfang meines Lebens. Das kannst du entscheiden, so wie du kannst ja auch entscheiden, was der schönste Tag deines Lebens ist. Und kannst du auch entscheiden, wo der Anfang ist und wo das Ende ist. Wieso kannst du das entscheiden? Das ist doch eine Wahrnehmungssache, das ist doch reine Wahrnehmung. Du kannst dich entscheiden, was für dich wichtig ist. Und vor allem, du weißt ja zu dem Zeitpunkt nicht noch, was noch kommt. Ja, aber du kannst doch trotzdem entscheiden, was für dich wichtig ist und was nicht. Ja, das ist aber auch selektiv. Ja, aber trotzdem, das ist eine Entscheidung. Auf alle Fälle, der schönste Tag des Lebens bei vielen Menschen war dann auch der, den tatsächlich die Industrie genau so betitelt, um möglichst viel Scheiß zu verkaufen. Also Weihnachten. Hochzeiten. Ach Gott. Der schönste Tag des Jahres ist für die Industrie Weihnachten. Der schönste Tag des Lebens ist dann wiederum die Hochzeit. Ja, aber davon kann man ja mehrere haben. Jede neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. Also, man muss dem Schlager einfach auch mal an der Stelle recht geben. Können wir Gabriele Paulis Konzept der 7-Jahres-Ehe an dieser Stelle vielleicht nochmal hervorholen? Erklär. Gabriele Pauli hat seinerzeit versucht, Edmund Stoiber zu stürzen. Das war die schöne Landrätin aus Fürth, war sie, glaube ich, nicht wahr? Ich glaube. Ja. Sie war berühmt dafür, dass sie Edmund Stoiber stürzen wollte, dass sie gerne lange Handschuhe getragen hat, dass sie Motorrad gefahren ist, dass sie in der CSU war, und sie hat ist unter anderem mal damit aufgefallen, dass sie vorgeschlagen hat, dass Ehen nach 7 Jahren verlängert werden müssen. Das war, also da musste man keinen Test bestehen, sondern da musste man einfach sagen, ja, wir wollen noch zusammen sein oder vielleicht lassen wir es auch besser sein. Die ist dann in der CSU als die schöne Landrätin und Rebellin irgendwie durchgefallen, hat es nicht geschafft, Edmund Stoiber zu stürzen, hat aber damit, glaube ich, dieses Interim aus nach Stoiber, ihr wie hießen Alois Glück und wie hieß der, Günther Beckstein. Erwin Huber, stimmt. Günter Beckstein. Huber und Beckstein hat sie mit ausgelöst, und dann ist sie irgendwann mal für die Freien Wähler als irgendwas angetreten. Genau, aber sie hat vor allen Dingen vorgeschlagen, Ehen alle 7 Jahre automatisch scheiden, es sei denn, man widerruft. Also quasi sie hat im Prinzip dafür gesorgt, dass die Ehe keine Abo-Falle wird. Ja, sie war auch mehrfach verheiratet. Ja. Na, von irgendwoher muss es ja kommen. Also du hast recht, sie ist tatsächlich die jüngste Landrätin Deutschlands gewesen sogar. Und zwar hat sie Dietrich Sommerschuh im Landkreis Fürth abgelöst. Aha. Am 1. Mai 1990. Am 1. Mai. Ja, Freundin. Die war von 1990 bis 2008 war sie wohl Landrätin. Das heißt, die war 18 Jahre Landrätin. Ja. Ja, also da war sie dann volljährig und da dachte sie sich jetzt, Konflikt. Mhm. Also sie hat schon mit 16 so ein bisschen rebelliert. Mhm. Ja, war wahrscheinlich auch einer ihrer Höhepunkte da, die Rede gegen Edmund Stoiber zu halten. Wenn Sie in 7 Jahren heiratsmüde sind, dann können Sie in den Hauptbahnhof sich auf die Schienen werfen und Gut. Mindestens. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, warum ausgerechnet der Tag der Hochzeit? Ich verstehe es auch nicht, weil ich habe mir an der Stelle den Punkt gesagt, wenn das der schönste Tag ist, können ja alle danach nicht mehr die schönsten werden. Das heißt auf Deutsch, damit ist es der Anfang vom Ende. Du bist zynisch. Dafür bin sonst ich zuständig hier. So geht das nicht. Ach ja. So, wirklich. Also, da bereitet man sich hier mühselig darauf vor, bringt sich in entsprechende Stimmung, so richtig kratzbürstig und schlecht gelaunt zu sein. Und dann nimmst du mir einfach die Lebensgrundlage weg. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich kann halt auch mal, weißt du? Das ist, ja. Übrigens, gut. Ganz kurz, Pauli kündigt im September 2014 an, bei der Bürgermeisterwahl der Gemeinde Sylt am 14. Dezember anzutreten. Das musst du auch mal überlegen. Die war in Bayern und dachte sich dann, ach komm, Sylt ist doch auch schön, kann man doch auch mal regieren. Ja, auch zutiefst bourgeois, also von daher passt das. Was man noch dazu sagen muss, was sie tatsächlich in die Schlagzeilen gebracht hat, weil du meinst lange Handschuhe, tatsächlich in die Schlagzeilen geraten ist sie auch mit einem Foto von sich selbst bekleidet, nur mit einer bayerischen Rautenflagge. Auch nicht schlecht. Auf der bunten. Mhm. Also nur so als, nicht nur Lack und Leder, es geht auch wirklich so richtig patriotisch. Eigentlich fragt man sich jetzt, könnte man das nicht mit Hupsi Aiwanger auch machen? Ist das nicht die Möglichkeit für Hupsi auch noch so ein bisschen? Ne? Der hat mir schon zu viel Aufmerksamkeit. Ich überlege gerade, ob man Olaf nicht zurück in die Schlagzeilen kriegen könnte. Olaf nackt auf der Titelseite der Bunten, nur mit dem Bundesadler vor der Körpermitte. Okay, und noch ein Funfact aus dem Wikipedia-Artikel. Das ist eine Fundgrube. Bei der fälligen Stichwahl am 11. Januar 2015 wurde Pauli von der Piratenpartei unterstützt. Ja. Wie tief sind die gefallen? Das frage ich mich auch schon lange. Aber und es gibt eine Piratenpartei auf Sylt, muss man ja auch mal überlegen. Ja. Ja, vielleicht sollten wir zur Piratenpartei mal eine eigene Folge machen irgendwann mal. Oder zu Piraten eine Folge. Aufstieg und Fall, ja, und Bedeutungslosigkeit der Piraten. Oh ja, so, traumhaft, laden wir uns einen Gast ein. Ja, lass uns doch Christopher Lauer nehmen. Den wollte ich gerade vorschlagen. Oder Martin Delius, der hat doch jetzt gerade keinen Untersuchungsausschuss zu leiten. Ja, wir finden bestimmt jemanden. Genau. Ja, aber warum ausgerechnet die Hochzeit? Also ich meine, das ist ein Verwaltungsakt. Naja, du kannst das Ding ja auch in der Kirche feiern. Das ist auch ein Verwaltungsakt. Wird auch eine Urkunde ausgestellt. Ja, und ein Segen ausgesprochen. Ja, ist trotzdem kirchenrechtlicher Verwaltungsakt. Naja, und ein Segen. Wobei, übrigens, was ist jetzt eigentlich aus dieser Reformationsidee geworden, dass du mit zwei Frauen gleichzeitig... Ja, sie haben beschlossen, das ist doch nicht so die geile Idee. Verstehe ich auch bis heute nicht, aber das ist immer, einmal hat ein Hesse eine Idee. Ja, ne? Und dann war es noch nicht mal der Hermann. Ja, der hat die Römer geschlagen, der Hermann. Ja, der hat die Römer geschlagen. Siehst du mal, und dann hat er noch den Steppenwolf geschrieben. Das ist halt auch so. Steppenwolf, ist das nicht Born to be Wild? Genau. Das hat er noch nebenbei. Also du siehst schon, Hermann Hesse, ein Teufelskreis. Ein deutsches Universalgenie. Ein deutscher Teufelskreis. Ja. Mit einem Anfang und einem Ende. Weil er ist ja tot, also hat er ein Ende gehabt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, gut. Der schönste Tag im Leben. Ja, aber mal ganz kann einfach. Kann der auch erst noch kommen? Du kennst meine Meinung dazu. Morgen ist immer besser. Natürlich kommt der schönste Tag des Lebens immer erst noch. Ja, deswegen hätte ich gesagt, der schönste Tag im Leben ist immer morgen. Ja, warum soll man sich den Bums sonst antun? Also mal ganz ernsthaft, ich bin heute Morgen aufgestanden und es war scheiße warm und ich bin zerflossen und dann bin ich zur Arbeit gegangen und habe mich 8 Stunden aufgeregt. Ja, das Schlimme ist, wenn du diesen ganzen Querphilosophen da glaubst, sollst du ja jeden Tag so leben, als wäre er dein letzter. Wenn du jetzt aber überlegst, dass du so lebst, dann gibst du ja dem Morgen eigentlich gar keine Chance, weil der kann ja dann gar nicht mehr der schönste Tag werden. Ja. So viel Benzin gibt es vor allen Dingen nicht auf der Welt, dass ich jeden Tag so leben könnte, als sei es mein letzter. Okay. Ja. Ja, aber ja, tatsächlich, also ja, wenn du jeden Tag so lebst, als sei es dein letzter, müsstest du, also mal ganz ernsthaft, dann wärst du ja jeden Tag damit beschäftigt, dich von deinen Liebsten unter Tränen zu verabschieden. Das ist doch voll deprimierend, oder? Also mal ganz ernsthaft, wenn du wüsstest, dass du morgen stirbst, also klar würdest du auf die Kacke hauen, aber du würdest doch ganz emotional auch Tschüss sagen und Danke für den Fisch. Ja, ja, das vor allem für den Fisch. Ja. Also, nee, also da hätte ich keinen Bock drauf. Also das ist total defizitär, das Motto. Gut. Könnte vielleicht so leben, als ob morgen der letzte Tag deines Lebens wäre. Genau, lebe so, als wäre morgen der schönste Tag deines Lebens. Der schönste, das ist gut. Das gefällt mir. Bist du jetzt Aussichtsphilosoph geworden? Ja, das sowieso. Das ist verrückt. Das ist auf deine alten Tage noch. Ja, aber gut, du hast ja nur bisher nur auf meine Studiengeschichte eingestiegen. Hast du denn den schönsten Tag deines Lebens zur Hand? Ja, morgen. Du bist für morgen. Ich bin für morgen. Also wie gesagt, es gibt sicherlich ganz, ganz viele Highlights im Leben, wo ich einfach sagen muss, boah, okay, war schon cool. Also ich meine, der Tag des Abis ist ein Moment, wo du, wir hatten morgens einen Abi-Scherz, wir hatten abends die Zeugnisübergabe. Mhm. Ob das allerdings das Highlight im Leben sein soll, weiß ich nicht. Ob der Studienabschluss das Highlight des Lebens sein soll, keine Ahnung. Welches der Dates nimmst du als schönsten Tag, wenn du in einer langen Beziehung bist? Was ist dann der schönste Tag gewesen? Der Tag des ersten Dates, der Tag des zweiten Dates, der Tag des dritten Dates? Also dementsprechend, auch das ist schwierig. Eine lange, dunkle Krankheit habe ich jetzt nicht hinter mir. Also fällt das für mich zum Beispiel flach. Mhm. Und ja, doch, morgen ist geil. Morgen wird super. Gefällt mir. Ja, also wie gesagt, ich hab lange überlegt, was so für mich der Tag sein kann. Und ja, es gibt aus vielen Tagen, aus vielen Phasen, die dunkel sind, immer so Momente, wo du wieder rauskommst und natürlich sagst, okay, hey, Taschenlampe oder hey, frische Batterien. Aber ja, ist das dann der schönste Tag? Soll danach nichts mehr kommen? Naja, es ist der schönste Tag bis jetzt vielleicht. Ja, ja gut, dann habe ich ja gesagt, mein Studienanfang dürfte wahrscheinlich schon so so ein richtiger Wendepunkt sein, weil ich meine, am Ende des Tages hat es mich dann dahin gebracht, wo ich heute bin. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendeiner meiner Auftraggeber, Arbeitgeber, Menschen, die mir Lohn gezahlt haben, irgendwas getan hätte, wenn da nicht irgendwann doch so ein Studienabschluss auf dem Zettelchen gestanden hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollten alle irgendwie, dass man irgendwann mal was richtig durchgezogen hat. Das also stimmt, nicht einen richtig durchgezogen, sondern ein Studium. So, oder was. Es kommt darauf an, wenn du für so ein Cannabis-Startup arbeitest, dann wollen die wahrscheinlich auch, dass du schon mal so einen richtig durchgezogen hast. Jo. Aber zur Architekturgeschichte kommen wir irgendwann bei anderer Gelegenheit. Ja. Das ist Folge 420, ne? Genau, lass uns in der Folge 420 mal über das Bauen reden. Das Zeilenende des 3 Kiff-Erfahrungen. Ich glaube, bis dahin muss ich noch ein paar durchziehen, damit ich dann ein bisschen was erzählen kann. Schon 3? Das ist ja richtig dekadent, die Folge. Alle 3 legendär. Ja, du darfst ja dann auch 3 Pflanzen zu dem Zeitpunkt anbauen. Möglicherweise, Karl gönnt noch nicht. Ja, lass mal überlegen. Wir haben jetzt 365, das heißt bis... Ja, es könnte nächster Sommer sein. Ja. Je nachdem, wie wir mit den Jahresrückblickfolgen umgehen. Ich fürchte, im Jahresrückblick müssen wir darüber sprechen, dass diese Koalition zerbrochen ist und damit haben sich auch alle Anbauträume erledigt. Naja. Ich wage hier einfach mal diese düstere Prognose. Du, ich muss dazu sagen, wenn du 3 Pflanzen haben kannst, ich sehe schon Tipps, wie du so richtig was aus der Pflanze rausholst. Okay. Nicht schlecht. Also ich sehe da tatsächlich Potenzial für Gentechnik und Mach mal einen Podcast. Was? Mach mal einen Podcast zu dem Thema, oder? Also so nicht nur eine Folge, sondern einen ganzen Podcast. Ja, ja, neues Format, die Elite pflanzt. Ja, die Elite gärtnert. Ja, oder einfach ohne Elite, einfach nur die Pflanzer. Die Dopp-Pflanzer. Ja, es klingt gut. Okay, super. Haben wir es wieder packt. Das war's für heute. Leid. Schön war's. Ganget mal schön ein Durchziehen. Oder hebt ein oder macht, was immer euch glücklich macht. Morgen wird der schönste Tag eures Lebens. Also genießt heute, weil morgen wird noch geiler. Mhm. Und ja, wenn ihr schon mal den schönsten Tag in eurem Leben hattet, lasst uns wissen. Teilt uns mit. Gerne auch als Bewertung bei iTunes, so oder also bei Apple Podcast heißt das ja in der Zwischenzeit. Also kann man schreiben, ey, der schönste Tag in meinem Leben war, als ich die Elite das erste Mal gehört habe. Genau, oder als ich die letzte Folge von denen gehört habe, das war das absolute Highlight meines Lebens bislang und das nächste Highlight wird sein, wenn ich die nächste Folge höre. Genau, und falls ich danach nie wieder eine hören kann, weil sie keine mehr aufnehmen, dann habe ich 365 Folgen, um das ganze Jahr durchzuziehen und für den Schalttag habe ich dann immerhin noch die Nullnummer. Perfekt. Plus, es gibt uns ja auch als Gäste in anderen Podcasts, also Gerüchte halber. Im Notfall geht da auch was. Jo. Nun gut. Dann sagen wir den Leuten nochmal Tschüss. Hast du noch legendäre letzte Worte für die Leute? Nö. Gut. Also dann? Was soll da Legendäres kommen? Morgen. Morgen. Tschüss.